Die Teilnehmer des siebenten Parteitages der Partei der Arbeit Koreas trafen am 2. Mai in der Hauptstadt der DVRK Pyongyang ein. Auf dem Pyongyanger Bahnhof wurden sie von den Funktionären der Partei und Militärorgane empfangen. Sie wurden von den Hauptstädtern herzlich begrüßt.